Senkrechtstarter auf Radio Uckerwelle 104,6. Das lokale Musikmagazin in Braunschweig. Konzertbox und Live-Gäste im Studio. Als Moderator begrüßt Sie heute Peter Drawart. Herzlich willkommen zu einer Stunde Senkrechtstarter heute am 10. Dezember. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und bald ist es rum. Und dann gibt es auch wieder die Wahl zum Senkrechtstarter des Jahres 1999. Nun, die Band, die heute zu Gast ist, die wird auf jeden Fall auch in diese Auswahl kommen. Sie kommt aus Braunschweig und Umgebung und hat früher ganz andere Musik gemacht als die, die sie heute macht. Ja, wir werden einiges zu erzählen haben mit den 5 Mitgliedern dieser Band. Sie heißt Annoying Life und als erstes hören wir einen Titel von Annoying Life. Hier sind sie mit True Lies. Lies von Annoying Life. Und Annoying Life ist jetzt bei mir im Studio 1 vom Senkrechtstarter. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, so viele Leute hier rund um den Tisch versammelt. Am besten, ihr stellt euch mal der Reihe nach vor. Tim, fang du doch mal an. Jo, ich bin der Tim und ich spiele Schlagzeug bei Annoying Life. Und ja, ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Wer kommt als nächstes? Ja, ich bin der Kai und ich bin halt der Sänger bei Annoying Life. Aha. Ich bin der Christian und spiele Gitarre. Christian, dann. Mein Name ist Dennis und ich spiele den Bass. Hallo Dennis. Und der Fünfte im Bunde? Ja, ich bin der Mike und ich spiele ebenfalls Gitarre. Hallo Mike. Mike, du bist einer der Gründungsmitglieder von Annoying Life. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall, das ist korrekt. Tim Anders und ich, also Anders ist nicht mehr dabei dieses Mal. Und wir haben halt circa im Februar 93 die Band halt irgendwann ins Leben gerufen. Damals war auch schon der Name Annoying Life, das stand alles schon. Gut, der kam dann einen Augenblick später, aber das war im Prinzip schon die Fakt. Band, die es nachher auch gab. Eure Musik hat sich ganz schön gewandelt im Laufe der Zeit. Ist auch im Bandinfo zu lesen. Ihr habt früher viel mehr Doom-lastige Musik gemacht. Jetzt muss mir mal jemand erklären, was man unter Doom versteht. Ja, vielleicht Kai. Also ich weiß auch nicht direkt, auf alle Fälle was, also eher die trashige Richtung, also mehr diese Metallmusik, wenn man es im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt. Ja. Mit, sag ich mal, nicht so klassischen Fähigkeiten, wie man sie halt von guten Bands kennt. Und es hat sich dadurch halt auch geändert, dass wir halt irgendwann auch diesen personellen Wechsel gemacht haben, weil ich auch aus einer ganz anderen Ecke kam halt. Du bist auch als Letzter zu den Fünfer gestoßen praktisch? Genau, ich bin 1993 dazugekommen worden sozusagen. Die haben mich halt angerufen, ob ich Lust hätte zu singen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr am Laufen und hab dann zugesagt, wir haben es dann probiert und dann kam halt jetzt auch diese Stilrichtung so ein bisschen rein. Okay, wir machen gleich weiter bei eurer Geschichte, aber ihr habt eine ganze Menge Musik auch mitgebracht, ein paar Wünsche. Dennis, der erste Wunsch kommt von dir, das ist Placebo. Ja, mit My Sweet Prince. Okay. Ja, Placebo, der Wunsch von Dennis, einem Musiker von Annoying Life. Aber wir kommen nochmal zurück zu Kai. Du hast eben fälschlicherweise gesagt, du bist seit 93 dabei. Das war nicht so ganz richtig. Richtig, ne? Ich habe mich hier in der Zeile vertan. Das war nämlich 1996, wo das erst passiert ist. Ja, aber ist eigentlich auch egal, in welchem Jahr. Du gehörst jetzt fest dazu, zu der Band. Ich gehöre eigentlich dazu. Einstimmig beschlossen war das wohl damals, ja. Und du hast auch vor Annoying Life schon woanders Musik gemacht. Was war denn das? Ich hatte vorher eine eigene Band, also wo ich halt als Hauptmitglied da tätig war, als Gitarrist und halt auch als Sänger. Das war die Band NOTB, also auch nicht so was Bekanntes. Halt auch hier so ein paar Leute aus der Region zusammengefunden, die dann halt versucht haben, zusammen Musik zu machen und dann kam halt so, ich sag mal, die Richtung Punk halt raus. Wo auch eigentlich meine Roots herkommen sozusagen. Ist ja nicht ganz das gleiche wie das, was Annoying Life früher gemacht haben oder so. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Musikwechsel mit vollzogen hast? Also hat dir die Musikrichtung so Doom und Metal, eher lastige Musik, eher schon gelegen? Nein, also es war damals, habe ich also rein Punk gehört und dann kam irgendwann, die Entwicklung ging ja dann los, dass diese Crossover-Geschichte durchkam und so, da hat man sich dann so ein bisschen in Richtung Metal bewegt, wenn man aus der Punk-Szene kam und halt umgekehrt halt auch. Und da war es halt definitiv so, dass dann halt genau die Situation stattgefunden hat, dass halt dieses Crossover-Ding, was da so ziemlich abgedroschen erwähnt wurde, halt dann sich entwickelt hat und so, wenn wir uns auch im Großen und Ganzen halt auch einstufen. Okay, aber nochmal zurückkommen möchte ich auf die Anfänge von Annoying Life. Da gab es diese Geschichte in Diddase mit dem Pastor. Ja, erzähl doch mal, was das genau war. Das muss man mal so ein bisschen hinterleuchten. Also ursprünglich sollte ich, wie gesagt, denke ich mal, Keyboard lernen von meinen Eltern aus. Und der Pastor Herr Lümmen, er hat halt glücklicherweise noch eine Gitarre über gehabt. Und der hat mir diese halt zur Verfügung gestellt und hat dann auch eine Gitarrengruppe aufgemacht, kirchlich natürlich. Und da bin ich dann mit eingestiegen, habe dann auch das Gitarrespielen gelernt, natürlich auch hauptsächlich auf älteren Schlagern und Kirchenliedern und auch sonntags immer mit in der Kirche vorgespielt. Aber der Wunsch war halt immer schon da, Gitarre zu lernen und dann sind Tim und ich und Anders halt in Kontakt gekommen und dann ist die ganze Schiene auch etwas härter geworden. Dann haben wir den Pastor halt gefragt, ob er noch eventuell einen Raum für uns über hat und er sagte, klar, unten im Gemeindehaus, da gibt's noch einen alten Raum und letztendlich war es doch ein alter Kartoffelkeller, den wir dann modrig zurecht gemacht haben. Das war schon von Anfang ganz akkurat, kann man sagen. Ja, Dennis, als ihr da geübt habt, gab es denn da Leute, die vorbeigekommen sind und haben das gehört, so von Weitem? Was ist denn das für ein Krach aus dem Gemeindehaus? Das passt ja irgendwie gar nicht, diese rockige Musik und das Gemeindehaus, das passt ja, denkt man, passt eigentlich gar nicht so zusammen. Wie war das? Gab es solche Situationen? Also im Prinzip sind die Leute, wenn sie halt vorbeigekommen sind, waren es Bekannte und sind zu uns mit reingekommen, haben zugehört. Und es hat uns eigentlich auch ganz gut geholfen, weil wir dann irgendwie schon mal eine kleine Kritik hatten für unsere Musik. Und dran gestört hat sich aber konkret keiner, dass ihr da... Wir konnten dann auch ganz gut damit arbeiten. So. Jetzt habe ich in eurer Bandinfo gelesen, dass ihr euch distanziert von Gewaltverherrlichungen und solchen Sachen. Hängt das damit zusammen, dass ihr im Gemeindehaus praktisch eure Wurzeln findet oder überhaupt nicht? Ist das... Ja, Tim, vielleicht du, erzähl mal. Ja, also eigentlich weniger. Das ist eigentlich sowieso unsere persönliche Meinung und Einstellung. Und so primär ist das Thema eigentlich heute eh nicht mehr auf der Tagesordnung. Denn, sag ich mal, so die Bands von heute, die sind ja eh nicht mehr so drauf von wegen Satan und Satanshuldigung irgendwie in den Songtext mit einzubauen. Ist ja eh nicht mehr der Fall. Und wir haben uns da damals, weil damals war ja noch eben die Schiene so, oder die ganze Szene so, dass vieles eben in die Richtung auch propagandiert wurde. Also wegen, Death Metal assoziiert man auch mit Satans Musik und ist in Verruf gekommen, deswegen auch. Deswegen haben wir uns damals auch nochmal direkt und konkret davon distanziert. Aber heutzutage ist es, wie gesagt, nicht mehr so primär wichtig, dass man das unbedingt erwähnt, würde ich sagen. Okay, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, wo es eure Lieder umsonst gibt. Und das machen wir aber nach der nächsten Musik. Ein weiterer Wunsch, den ihr mitgebracht habt, das ist Chris Cornell. Er ist von dir. Ja. Chris Cornell ist mittlerweile nicht mehr bei Soundgarden dabei. Findest du das schade? Ja, schade. Ich hoffe, dass sie sich bald wieder zusammenfinden. Aber er hat doch ein ganz gutes Solo-Projekt hingelegt. Was hören wir denn von ihm? Flutter Girl. Zurück von Chris Cornell zu Annoying Live, die hier bei uns im Studio sind. Mal kurz zu eurem Album, das ich hier in Händen halte. Es heißt Last Days und enthält 3 Stücke, also eine EP sozusagen. Ist das eure erste Veröffentlichung, Dennis? Oder? Ja, unsere erste Veröffentlichung war ein Demo-Tape mit 4 oder 5 Liedern. 6. 6 sogar, ja. Aber ist schon ein bisschen her, dass er das ist schon eine große Weile her und deswegen fällt es eigentlich auch nicht mehr in den Stil, den wir heute machen. Ist auch mit unserem alten Sänger noch zusammen, also deutlich härter. Und ja, heutzutage machen wir halt etwas andere Musik. Jetzt habe ich auch, also eure Songtexte gibt es unter anderem auch im Internet zu lesen und da bekommt man auch eure Musik. Die Homepage, die nennen wir natürlich auch gleich noch, also die Leute sollen erstmal ein Schiff bereithalten. Da sind auch Lieder eben zu sehen, zumindest die Songtexte, die ihr heute gar nicht mehr live spielt oder gar nicht mehr zu euch passen. Was meinst du, Christian? Wie sieht das aus? Naja, wir haben zwar neue Lieder noch nicht, also wir arbeiten dran und alte Lieder werden wir wohl, wenn gewünscht sind, auch spielen. Aber sonst wollten wir eigentlich mit neuen Liedern auf Konzert gehen, wenn. Zum Beispiel Heroin. Das ist ja ein Lied, von dem der Songtext zumindest auch im Internet zu finden ist. Das Lied allerdings nicht. Aber das nehmt ihr auch neu auf. Also das werden wir auch neu aufnehmen. Was habt ihr denn vor? Wann geht's denn ins Spiel? Oh, ich denke mal Sommer nächsten Jahres. Sommer nächsten Jahres. Also wir wollen schon mit 8, 9 Liedern auf der CD dann. Du spielst Gitarre bei der Band. Wann bist du zu deinem Instrument gekommen? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Gitarre zu spielen? Oh. Mit 16. 16 Jahre. Ja. Und gibt es jemanden, den du so mehr oder weniger als Idol ansiehst, einen Gitarrenspieler? Ja, der, Mike. Der so. Na, also bei mir hat das angefangen. Also ich war ganz großer Guns N' Roses Fan und er hat mir als Slash sehr gut gefallen und dann habe ich gedacht, ich probiere das aus. Halt eine Wandergitarre gekauft, dann noch die erste E-Gitarre. Ja, und dann ging es halt so weiter. Meine Band gefunden. Kein Alibi hieß sie. Annoying Live? Achso, wollte ich gerade sagen. Eine andere Band noch. Ja, kein Alibi. Es war auch Punk. Haben wir Deutsch-Punk gemacht. Naja, irgendwann haben wir uns zerstritten. Ja, und dann bin ich halt mit Tim in Kontakt gewesen. Durch unsere Freundin. Und er hat gesagt, ja, komm mal mit. Und dann war es das halt bei Annoying Life. Annoying Life, ihr seid euch so ziemlich, ja, einig. Habe ich den Eindruck, dass ihr einen guten Zusammenhalt habt. Es gibt euch ja jetzt auch schon eine ganze Weile, zwar in wechselnder Besetzung, aber zum Beispiel seid ihr auch im Internet ziemlich gut vertreten. Tim, das ist dein Thema, Internet. Ja, was gibt's denn da von euch zu sehen und unter welcher Adresse im Internet? Ja, also erstmal die Adresse, die lautet www.annoyinglife.notrix.de. Mhm. Da sind wir zu finden. Ja, und unter der Adresse findet man eben die drei Songs zum kostenlosen Download, die eben auch auf der EP drauf sind. Mhm. Dann noch Hintergrundinformationen, Bandinfo, Konzertbilder und so weiter und so fort. Jetzt habt ihr nicht nur da eure drei Songs abgelegt sozusagen unter der Adresse, sondern die gibt es auch noch bei anderen, unter anderen Adressen im Internet zu finden. Genau, und zwar wäre es auch zu werden die Adressen, die ich jetzt gleich nenne, noch zu empfehlen, auch um andere Musik noch zu finden, interessante Musik. Wir hören nachher wäre, auch noch ein Stück. Genau, das wäre zum Beispiel mp3.com. Mhm. Das sind so die Pioniere, die haben damals angefangen, kostenlos von unbekannten Bands Musik frei zur Verfügung zu stellen. Dann wäre noch amp3.com. AMP? Mhm. AMP. AMP3.com, dann wäre noch bsonic.com und mp3.de. Und da haben also auch, sag ich mal, kleinere Bands die Möglichkeit, so ihre Musik der Welt zu präsentieren praktisch. Da kommt jeder ran. Richtig. Und da seid ihr auch irgendwo in Charts, so unter den Top 20. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist mp3charts.com. Da sind wir halt unter den German Charts auf Platz 20. Das wechselt natürlich immer. Na, immerhin. Das ist also schon mich wundert das auch ein wenig. Ja, wollen wir mal gucken. Seid ihr auf Platz 20 mit dem Titel Last Days? Oder ist das? Nee, das ist Two Lies. Das Two verstehen Lies. Wir wiederum auch nicht, weil das ist nach unserer Meinung nicht der beste Song von der EP. Aber naja, wenn es die Leute mögen. Welches ist denn der? Deiner Meinung nach der beste Song? Das ist, also eben die Ballade, Welcome to Another Day. Hören wir nachher. Weil es eben eine Ballade ist auch. Mhm. Ich höre eh nicht so harte Musik eigentlich. Und Last Days finde ich so relativ gut, weil es auch komplexer ist. Okay, das hören wir uns jetzt an. Hier sind Annoying Life und Last Days. Am 24.12. ist es wieder soweit. Die Wahl des Senkrechtstarters 1999 steht bevor. Genau, und ihr, die Hörer von Radio Okawelle, ihr sollt ihn wählen. Wie das geschehen kann, das steht in der aktuellen Radiozeitung 104,6. Auf der Seite 7 findet sich ein Wahlzettel und hier kann man seinen Lieblingsinterpret aus dem Jahre 1999 ankreuzen. Genau, einfach ankreuzen und bringen, schicken, E-Mailen, Faxen an Radio Okawelle. Leopoldstraße 6 bis 7 in 38 100 Braunschweig. Oder an die Faxnummer 0531 für Braunschweig 13 500. Wer war der witzigste Gesprächspartner, der ehrlichste Musiker oder die schrägste Type im Senkrechtstarter-Studio? Mitmachen lohnt sich, denn jeder kann etwas gewinnen. Ja, die Wahl zum Senkrechtstarter des Jahres, also hier live im Studio 1 von Radio Okawelle am 24. Dezember. Und vielleicht wird es ja Erneuing Live, die jetzt bei mir zu Gast sind. Von Erneuing Live hören wir gleich noch Stücke. Aber wir kommen nochmal auf eure CD zu sprechen. Wo ist die und wie produziert worden? Vielleicht kann ja jemand dazu was sagen. Magst du, Christian? Ja, also wir haben die produziert beim Freund von Tim, dem Nils Hildebrand. Und der hat uns angeboten, halt bei ihm in seinem Homestudio mal so probiert, Stücke aufzunehmen halt. Also nicht professionell, sondern also freundeshalber. Ja. Und dabei ist auch irgendwas schiefgegangen, habe ich gelesen. Da sind irgendwie Stücke verloren gegangen? Ja, also was war das? Wir hatten ein Stück, das haben wir schief eingespielt und schief. Ja, oh, waren wir nicht auf Klick und glücklicherweise ist es dann noch abhanden gekommen. Irgendwie. Glücklicherweise. Ja. Habt ihr das vor, nochmal neu aufzunehmen irgendwann? Ja. Welches war das? Welches Stück? Emotional Overload. Ja, Emotional Overload. Mehr so ein Brett halt. Mehr so ein Brett. Ja. Genau. Gut, ja, dann kommen wir nochmal ganz kurz auf euren Musikstil zu sprechen. Ändert der sich denn von dem, was wir heute von euch hören, in Zukunft? In welche Richtung geht das eher? Könnt ihr das so ein bisschen eingrenzen? Ich meine, Schubladendenken ist immer eh schlecht, aber vielleicht, Tim, erzähl doch mal. Ja, so meine Prognose wäre so für die Zukunft, dass wir gar nicht mehr so, wie man es eigentlich auch von vielen Bands so kennt, halt eine CD produzieren, wo Lied 1 bis 9 so im selben Stil ist, weil wir hatten letztens im Proberaum auch so eine Grundsatzdiskussion und ich denke mal, da werden halt wahrscheinlich viele verschiedene Songs dann auf der CD sein. Mhm. Also das heißt, es geht dann von Britpop bis zu irgendwelchen langsamen Songs bis zu härteren Rocksongs. Kreuz über sozusagen. Also absolut. Extrem. Jeder, ja. Wir wollen dann richtig, so nicht, dass wir immer so einen Kompromiss schließen, sondern jeder kriegt mal sozusagen seine Chance, seine Idee zu verwirklichen. Mhm. Also eine CD, die man dann wirklich nicht mehr in eine Kategorie pressen kann. Was meinst du? Gibt es so einen Motor in der Band, der dann sagt, also wo es lang geht, so eine Art Leader sozusagen? Oder also wenn schon Grundsatzdiskussionen zustande kommen, so denke ich mal, also irgendwann findet ihr schon eure Linie. Wird das an wenigen Leuten festgemacht oder an einem vielleicht? Das wird eigentlich im Prinzip an allen Leuten festgemacht. Mhm. Also wenn einer eine gute Idee hat, der bringt die halt mit an, die wird aufgegriffen, verarbeitet. Gut, wenn es nicht klappt, dann klappt das halt nicht, dann muss man halt was anderes nehmen, aber ansonsten sind wir eigentlich eine sehr, sehr demokratische Band, möchte ich behaupten. Obwohl ihr nicht einer Meinung seid, immer. Nein, das kann man auch nicht. Es gibt immer musikalische Referenzen. Aber das muss ja auch so sein, damit sich das die Quintessenz herausbildet, sozusagen. Mhm. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Musik, denn die Zeit, die rennt davon. Suicidal Tendencies, wer hat das denn mitgebracht? Ich, Christian, was ist das? Ist das etwas härtere Gangart jetzt, was wir gleich hören werden? Also ein bisschen härter schon. Wie heißt das Ganze? Das ist Half a Way Up My Head. I never let it Die letzte Viertelstunde Senkrechtcharter ist angebrochen, deswegen hier ganz schnell die Konzerthinweise für die kommende Woche von Andreas. Am Freitag, den 11. Dezember, spielen ab 19 Uhr Change Partners in der alten Stellmacherei in Gardenstedt. Ab 19.30 Uhr die Noise Night Teil 1, unter anderem mit Hyperchild und Stigmatized im B58 in Braunschweig am Bötenweg. Ab 20 Uhr spielen Victor Lois und Tundra Voice zusammen mit Orange Whip im Allgemeinen Konsumverein Hinterliebfrauen 2. Und ab 20 Uhr spielen die Bukowskis und Wasteland im Jugendzentrum Harz der Wall in Wolfenbüttel. Am Samstag, den 11. Dezember, Noise Night Teil 2, diesmal mit Last October, den Firebirds, Gerätenkinder und einige andere im B58 am Bödweg. Ebenfalls ab 20 Uhr das zweite Mal Victor Leusch und Tundra Boy zusammen mit Orange Whip im Allgemeinen Konsumverein Hinterliebfrauen 2. Ab 21 Uhr dann Autoritär, Trägerfinger, Jimmy Pets, Fistfack USA in der Wallforte Sonderschule in Schöppenstedt. Am Dienstag, den 14. Dezember, ab 20 Uhr die Unplugged-Session für alle im B58 am Bötenweg in Braunschweig. Und dann schon zuletzt für diese Woche am 16. Dezember, das ist der Donnerstag, spielen ab 20 Uhr Lagerfeuer in der Konstantin-Uhl-Straße 4 in Die Schüssel und Kiowa spielen ab 21.30 Uhr im Jolly Joker Rolling Stone an der Preußener Straße. Das waren wie immer die Termine für diese Woche. Alles ohne Gewehr. Viel Spaß dabei. Ja, die Konzerthinweise von Andreas. Und jetzt sind wir wieder live im Studio mit Annoying Live sozusagen. Ganz kurz zu den Bandnamen. Annoying Live hat ja vielleicht ein bisschen was Ablehnendes oder so. Das gehört sich, es bezieht sich aber mehr auf das Weltgeschehen, habe ich gelesen. Wie ist das mit eurem Namen? Vielleicht Kai dazu. Ja gut, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt schuld an den Namen. Ich finde zwar ganz gut mittlerweile, ja. Man hat sich halt dran gewöhnt. Ja. Ja, und grundsätzlich soll halt der Name auch so ein bisschen ausdrücken. Also nicht jetzt grundsätzlich wollte ich übersetzen, was es halt bedeutet, ne? Dieses lästige Leben, wie man es halt bezeichnet. Ja. Es wirkt sich so einfach nur so als provokativer Bandtitel oder Bandname halt in dem Fall tituliert, um halt auch da, sag ich mal, so ein bisschen Aufmerksamkeit, mind open, wie man so schön im Englischen sagt, zu sein und halt auch ein bisschen zu achten, was man glaubt, true lies, nicht gleich dem jeden besten oder ersten Glauben und so weiter. Und das soll auch gesagt, das ist eigentlich unser Konzept, wenn man ein Konzept darstellen würde. Mhm. Ihr habt auch schon einige Konzerte hinter euch. Das erste, habe ich so rausgehört, war im Kasperzentrum, kann das sein? In Wolfsburg war das der erste Auftritt? Das war der erste Auftritt. Aha. Damals noch mit Anders. Mit dem anderen Sänger. Zusammen? Dem anderen Sänger. Mit Anders. Sein Vornamen. Und dann hattet ihr Auftritte in Westerbeck, in Vechelde. Kai, warst du dabei bei den Auftritten? Also in Westerbeck nicht, in Vechelde war ich dabei. Das war auf so einem legendären Biker-Treffen, was da mal jährlich stattgefunden hat. Da durfte man halt mal oder konnte man halt auftreten. Mhm. War ganz witzig, also das Klientel war natürlich nicht passend. Also so richtige Rockermusik, machen wir in dem Sinne nicht, wenn man es so nennen will. Und war aber eine Erfahrung wert, also es war ganz lustig. Und dann hatten wir auch schon mal unser Repertoire kundgetan auf dem Gif von der Altstadtfest zum Beispiel, weil sich die Situation halt ergeben hat. Und auf welchem Gif von der Altstadtfest? Letztes Jahr, dieses Jahr? Wann war 96. 96. 96, genau. Ja, also wo wir frisch in der Besetzung dann zusammengekommen sind. Erste Konzert mit Kai halt. Ja, den. Wie heißt der Laden, wo wir sonst immer auftreten? Fast jährlich. Musicut. Auch in Gifhorn, da wart ihr auch schon. Wann war euer letztes Konzert? Letzter Auftritt? Das war das Musicut. Das zweite Mal Musicut. Jetzt im Frühjahr war das. Irgendwie, ne? April. April, genau. Und Dennis, habt ihr vor, demnächst irgendwie aufzutreten? Gibt es da konkrete Pläne? Oder? Bis jetzt haben wir also keine Pläne. Wir wollten halt auch erstmal neue Lieder machen und nicht unbedingt unser altes Zeug runterrattern, wie man das so nennt. Und wenn die fertig sind, können wir halt auch drüber nachdenken, mal neue Auftritte. Also es macht euch Spaß, also live zu spielen und so gehört schon dazu. Das ist wirklich immer Euphorie vor dem Auftritt und es macht echt Spaß, auf der Bühne zu stehen. Okay, dann kommen wir zu dem dritten Titel von euch. Vielleicht magst du ihn ansagen, Dennis. Wie heißt er? Was ist es? Was kommt denn jetzt? Welcome to another day. Unsere Ballade. Die obligatorische Ballade. Thank you. of your thoughts bring you down to your reality. Another day on your planet Earth. das letzte Lied von Annoying Life heute im Senkrechtstarter. Welcome to another day. Ja, demnächst gibt es Neues von euch, denke ich mal. Kai, wann wird es soweit sein? Was schätzt du? Also ich gehe jetzt mal von aus, dass das nächste große Ding, was dann kommen wird, Mitte des Jahres passiert, also Mitte 2000. Naja, ist mal gespannt drauf. Die Sendezeit ist schon wieder um. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wollt noch ein paar Grüße loswerden, vielleicht an euren Produzenten, an dem, wo ihr aufgenommen habt. Also Nils, auf alle Fälle grüßen wir die Leute und wir bedanken uns bei den Leuten, die uns bis jetzt immer reichlich unterstützt haben. Okay, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Vielleicht hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist auf alle Fälle klar. Auf jeden Fall seht ihr ganz glücklich aus. Ja. Du auch. Okay, gut. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss. Mach's gut. I need your arms around me. I need to feel your touch.